Hört das ja immer am Lied, was losgeht. Dir ist schon bewusst, dass ich dich die letzten 3 oder 4 Folgen immer über mein Intro hab rüberlaufen lassen, ne? Nee, ich höre das ja nicht nochmal. Ja. Ich bin Profi genug, um zu wissen, dass das natürlich so ist. Ich mache das für den Show-Effekt. Okay. Heute war es die zweite Stimme. Ja, dann schönen guten Abend zu den Netzgesprächen Nummer 32, dem Podcast, wo die Episodenzahlen höher werden tun. Genau. Und heute der Hust- und Rotzcast, weil ich bin immer noch ein bisschen krank. Ja, ich bin auch irgendwie verschleimt seit Wochen und krieg's nicht richtig weg. Ja, ich konnte überhaupt nicht reden letzte Woche. Ich hatte irgendwie 4, 5 Tage lang echt nur Halsschmerzen, komplett zu, nur gehustet, echt ätzend. Danke für all die Genesungswünsche hier aus dem Chat und all die Briefe, E-Mails, Comments, Teddys, Schlüpfer, BHs, alles, was ihr mir so zugeschickt habt. Vielen, vielen Dank, es hat mich echt berührt. Ja, das ist die treue Fanbasis, ne? Ja. Ja, da kann man gar nichts zu sagen, außer jetzt hier so. Ach, ich habe dieses Geräusch ja so vermisst. Ja, selber schuld, ne? Ja. Aber was trinkst du denn? Mal wieder einen Tribeco Sarsi. Ah, okay. Weil der hat sich einfach bewährt. So, der ist nicht zu süß, nicht zu herb, aber hinterlässt einen angenehmen Nachgeschmack. Hast du eigentlich schon überlegt, dich sponsern zu lassen von solchen Getränkeherstellern? Das ist immer so, du sagst zu denen, wir haben hier, keine Ahnung, jede Woche 100.000 Hörer und ich sage immer irgendwas mit Getränk, das hat sich mittlerweile so hier zum Standard entwickelt, ihr könntet mich sponsoren. Ja, das heißt hier, wenn jetzt irgendwelche japanischen Hersteller von crazy Getränken das hören sollten, ne, genau. Meldet euch. Ja. Da machen wir euch einen Deal, da sagen wir immer, ihr seid cool und wir kriegen euren Scheiß. Genau, so alle 5 Minuten, oh, ist das lecker, ich mache mir gleich noch eine Dose auf. Ja, wenn sich das echt mal überlegen, ich glaube, kommt mehr rum als bei Flatter wahrscheinlich. Ja, und ja, selbst wenn es dann irgendwie aufgegriffen werden sollte und alle das machen, dann kannst du dich ja noch hinsetzen und kannst versuchen, so einen Audio-Adblocker zu entwickeln. Machst halt da dann deine Kohle. Genau. Ja, ich weiß nicht, das ist ja so Sprache aufgenommene, würde ich sagen, ist eins der Dinger, die dir so mit am schwierigsten filtern kannst, oder? Weil wenn du dir mal YouTube anguckst bei dem ganzen GEMA-Fuck-up, da wird ja auch so automatisiert nach Liedtiteln gescannt. Oder ja. Auch so Bilder- oder Video-Vergleichsnummern. Ich habe jetzt irgendwie rausgekriegt, dass ein Kollege in der Firma so eine Diplomarbeit, oder habe ich es schon erzählt, weiß nicht. Also ich auch nicht mehr. Diplomarbeit geschrieben hat über das Thema so Bilder oder Bilderkennung, so wenn Polizei nach irgendwie pornografischem Material sucht, dann gucken die sich ja nicht die ganze Festplatte an, sondern die lassen dann halt so Bildvergleichsprogramme drüber laufen und wenn jetzt, was weiß ich, Nipple Count 2 und 18% des Bildes in Hautton sind, dann wird es halt irgendwie erkannt und zur Seite gelegt. Und so hast du das halt bei Musik und bei Video und bei Bild, aber bei Sprache, wüsste ich nicht. Gibt's ja ab wie viel Prozent Hauttönen im Bild geht es als Kinderpornografie durch? Muss ja schon wenig sein. 10% weniger bei gleichem Nipple Count. Entschuldigung. Ja, nee, ich bin einfach nur so ein bisschen am Philosophieren. Obwohl, da gibt es dieses Echolon-System, oder? Was irgendwie Telefongespräche aufzeichnet, wenn man Bombe-Budget hat und Terrorist sagt. Ja, richtig. War das nicht von den Amis irgendwie? Ich glaube nicht, dass es Echolon ist. Irgendwas war Echolon von den Amis, habe ich im Gedächtnis, aber ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung, was die gemacht haben. Ich glaube, das ist nichts, was der deutsche Staat irgendwie installiert hat, um uns abzuhören. Aber ich mag mich täuschen, einmal mehr. Na gut, hätten wir das auch geklärt, dann ist der Adblocker nicht weit weg. Und ich Oh, habe mir gerade. oh, oh. Kennst du das, wenn du dir beim Kratzen im Auge das Augenlid so umkrempelst? Ja. Oh, das ist mir gerade passiert. Ich muss es erstmal wieder richten hier. Wie richtest du das jetzt? Du ziehst an deinen Wimpern, ne? Nee, ich klapp das unten so um. Okay, krass. Wir sollten Irgendwie. doch mal so einen Videocast machen. Ja, ich glaube, das ist schwierig zu beschreiben, weil man sieht es ja auch selber nicht. Ist es denn jetzt besser? Jetzt geht's wieder. Okay. Ja. Nicht, dass es so bleibt und du kannst nicht schlafen, weil du immer was siehst die ganze Zeit, also. So Zwangsaugenöffnung. Kennst du das? Ich weiß nicht, irgendjemand in meiner Familie, ich weiß nicht, ob es Oma, Mutter oder Tante war, die haben früher mal gesagt, du darfst nicht so Grimassen schneiden, weil dann bleibt dir irgendwann das Gesicht so stehen. Hast du das irgendwie schon mal gehört oder gab es das hier nur so bei Ich uns? kenne das in verschiedenen Varianten irgendwie. Vom Wichsen wird man blind und Im Rückenmark schont, ja? wenn du schielst, bleiben die Augen so. Ja, stimmt, ja, genau, das ist ja relativ gleich. Und das halt auf Grimassen bezogen. Ja, warum nicht? Das wäre doch mal was, oder? Nee. So allgemein für die Welt. Ich fände es lustig, weil da würden, ich weiß nicht, da würden viele Leute mit kaputten Gesichtern rumlaufen. Die würden dann alle so aussehen wie in diesem Window von Window, in dem Video von Window Licker. Kennst du das? Nee, das kenne ich wieder nicht. Ich bin doch so Oder Popkulturfern. Soundgarden, das alte, dieses Black Hole Sun, wo alle so verzogene Gesichter haben. Kennst du wahrscheinlich auch nicht, ne? Nee, kenne ich auch nicht. Ja. Ich kenne nur irgendwie Ja, egal. so Bilder von so einem Typ, kann ich später auch nochmal verlinken. Der ist, glaube ich, so Weltmeister im Grimassenschneiden. Das ist so ein, ja, ich würde sagen, irgendwie 40- bis 50-Jähriger, zumindest damals gewesen. Und ja, der kann halt lustige Sachen. Ich weiß nicht, ich bin da nicht so fit in der Terminologie. Weiß nicht, würdest du von dir sagen, dass du Grimassen schneiden kannst? Oh Gott, ja, zu einem gewissen Grad schon, ja. Also jetzt nicht diese super Klamauk-Grimassen oder so, ja. Also, keine Ahnung. Nee, ja, zu einem gewissen Grad. Die kann ich zum Beispiel ganz gut. Ja, weiteres neues geiles Podcast-Konzept, der Grimassencast. Ja, genau. So, ja, funktioniert mit drei Leuten und Wer man am wechselt lautesten sich lacht, mal. hat verloren. Ja. Ja, hast du denn lustige Themen von deiner Krankheit mitgebracht? Nee, gar nicht. Ey, ich habe echt ziemlich flach gelegen. Ich habe irgendwie echt, ich habe da dagegen echt kaum was. Also, das war eine unproduktive Woche. Ja. Dann, Aber wir wollten ja eigentlich eine Bildzeitung holen heute, ne? ja, das stimmt. Hast du es hingekriegt? Nee, ich war noch an so einem Zeitungsautomaten, weil an den U-Bahnen bei uns stehen immer so Zeitungsautomaten, wo du 70 Cent reinschmeißt, dann kannst du so eine Zeitung ziehen. Der war leer für die Bild und der Kiosk, der auf dem Heimweg liegt, der hatte auch keine mehr. Also habe ich leider keine Bildzeitung. Genau, und ich habe dich kurz vorher noch angeschrieben, so, bring mal eine mit, weil ich hab's verrafft und vielleicht packst du es ja noch. Aber wir haben ja schon gesagt, irgendwie im Nachgespräch oder im Cast, dass wenn es nicht klappen sollte, können wir noch zur Not auf die Online-Ausgabe ausweichen. Ja, ich habe Ja. das auch getan. Ich habe mal ein bisschen geguckt. Oh, da bin ich ja gespannt. Bist du eher so an den Themen hängen geblieben, die in den anderen Medien auch erwähnt werden, oder ist es eher so auf die grüne Bildwiese, wo dann hier so man sieht UFOs durch. Ja, dreimal darfst du raten. Ich fange jetzt nicht an, irgendwas über die Ölplattform zu erzählen oder über einen Mörder, den sie irgendwo. Also, ich meine, dafür liest man ja keine Bild, oder? Ja, Also, dadurch, ich dass ich meine, nicht dazu gekommen bin, sie mir zu kaufen. bei der Bild möchte ich lesen, dass Verona Poth 15 Kilo abgenommen hat. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nach Düsseldorf zu Verona Poth. Gut gemacht. Ja, dann leg mal los. Oh, hier geht's ja. Ich habe gerade auch mal die Seite aufgemacht und das hat ja durchaus Potenzial. Nee, dann fang doch mal an. Dann reiß mal an, was du gefunden hast, wenn es nicht Fußball war. Und dann gucken wir mal. Ja, dann hab ich noch rausgefunden, dass Alicia Silverstone, man kennt sie vielleicht aus Filmen wie Clueless. Die hat man so Aerosmith-Videos irgendwie Ja, mitgemacht, ne? richtig, genau. Genau die ist das. Damals, als Aerosmith so diese Hochphase hatte, so irgendwie Mitte der 90er oder fast noch Ende der 90er, ich glaube eher Mitte der 90er. Diesem I'm crazy, crazy, diese ganzen, da hat die immer mitgespielt. Und die füttert ihr Kind durch ihren Mund. Die So, nimmt Essen in den Mund, kaut es vor, sie ist Veganerin, macht sich dann morgens hier so eine Miso-Rhabarber-Irgendwas-Suppe, kaut es und füttert dann wie ein Vogel ihr Kind durch den Mund. die Amseltechnik, ey. Ja. Und ihr Kind ist ein Sohn und hat den lustigen Namen Bear, Bear Blue. Wie bitte? Bear Blue. Also Bär? quasi Bär Blau. Wie? Blaubär. Der blaue Bär. Bär Blau. Okay. Und der ist 16 und die machen immer noch Amselfütterung. Nein, die ist, der ist, sie ist 35 und er ist, keine Ahnung, der sieht aus wie 3 oder so. 2, 2, 3, irgendwie sowas. 2 wahrscheinlich. Das stelle ich mir entsetzt. Amselfütterung, gibt es das, oder war das jetzt gerade ausgedacht oder ist das so eine Technik, Was? die, war das jetzt, diese Amselfütterung, war das jetzt ein Begriff, den habt ihr euch, hast du dir gerade ausgedacht oder ist das so ein gängiger Begriff, weil ihr das auch benutzt oder so? Ja, das betreibe ich seit Jahren. Ich habe das perfektioniert und Haus vor, sobald gibt du es bei deine Google, Frau ne? in den Mund und deine Frau nach und gibt es dann klar. Das ist Wir fast so wie lassen Human es einmal, Centipede. ja, wegen so Abhärtung und Bakterien und so, lassen wir das einmal komplett durch die ganze Familie kreisen. Genau, und im Kindergarten gibt es extra Amselkindergärten, ja, wo alles in so einer Kinderkette Ich durchgefüttert überlege gerade, bei uns im Kindergarten gibt es auch eine Gruppe, die heißt Amselnest. da ist dein Kind aber nicht, oder? Von Oder wunderst du dich, warum dein Kind ab und zu beim Frühstück so den Kopf nach hinten neigt und dann macht. Ah, Papa, essen. nee, aber ist kein stehender Begriff. Habe ich auch. Ich überlege gerade, ob ich das schon. Nee, das. Irgendwo im Hinterkopf habe ich das schon mal gehört. Vielleicht ist mir das bei Domian oder sowas schon mal über den Weg gelaufen, weil da war ja auch schon alles, was irgendwie möglich ist, schon mal thematisiert. Also irgendwas klingelt da, aber also so konkret die ja, den Begriff Amselfütterung oder sowas, der ist spontan entstanden. Ja, ich finde es irgendwie komisch, aber wahrscheinlich ist das irgendwie so ein sektoides Verhalten irgendwie. Wahrscheinlich hat irgendjemand ein Buch geschrieben, dass es total cool ist für die Mutter-Sohn-Bindung. Und deshalb macht die das. Wahrscheinlich wird er immer voll gestört deswegen oder so. Ja, das ist, ich weiß nicht, ich glaube, sowas prägt. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube irgendwie ist es, also, ach, keine Ahnung. Ja, ich bin jetzt auch mal auf die Bildseite gegangen und habe den ersten Werbeteaser angeklickt, der mich anspricht. Und der lautet 50 skurrile Fakten über die Vagina. Da würden mir nicht mal drei einfallen. Aber nee, da gehen wir Aber doch zwei? erstmal. Ah, weiß ich nicht. Ja, lass doch mal los. Nee, Was nee, sind deine das ist. skurrilen Fakten über die Vagina, Christian? Jetzt nicht ablesen, was sind deine? Nicht mal drei heißt, dir fällt durchaus ein skurriler Fakt ein. Da müsste ich jetzt erstmal überlegen. Wie definieren wir denn skurril? Ach, das überlasse ich jetzt ganz dir. Ich weiß nicht, ich finde das blöd, die letzten drei Themen stellst du hier mal Fragen, wo ich mich endsmäßig in die Wand. So, hier Netzgespräche 32, der Podcast, wo die Fettnäpfchen unverfehlbar sind. Jetzt nicht drum rumreden. Doch, jetzt fühle ich mich wieder. Nee, nee, das geht hier nicht. Dann lies vor, komm, Nee, da 50 muss ich Stück. mir. Ich guck Da, so lange nee, das Fußball. ist. Das ist ja auch nur Werbung für ein Buch, was irgendeiner geschrieben hat, was die hier anteasern. Außerdem werde ich jetzt nicht irgendwie den Artikel lesen. Ach so. Warst du eigentlich vom Streik betroffen? der Bahnstreik. Ja, dieser Verdi-Gedönsstreik da. Ich war einen Tag indirekt betroffen, als mein Bus, der mich zum Bahnhof morgens bringt, irgendwie nicht gefahren ist. Aber ich das auch erst am Tag danach mit dem Streik in Verbindung brachte. So zugmäßig, S-Bahn-mäßig war das alles kein Problem. Aber ich war irgendwie noch nie von einem Streik wirklich betroffen. Obwohl ich jetzt hier wirklich jeden Tag irgendwie 100 Kilometer hin und her pendel. Die können streiken, was die wollen. Ich komme immer irgendwie von A nach B. Ja, das ist richtig. Es sei denn, die Bahn streikt mal, dann kommst du nicht mehr von A nach B. Nee, selbst bei den Bahnstreiks ist es so, dass ja nur die Angestellten streiken und die Verbeamteten nicht. Oder halt, Ja, das kann sein, ja. Ja, weil ich glaube, du darfst es irgendwie rechtlich nicht oder sowas. Und da werden halt klar irgendwie die ein oder andere Verbindung wird immer gestrichen. Aber du hast halt die Verbeamteten im Einsatz und da werden die Hauptstrecken halt schon irgendwie bedient. Und ich glaube, ich hatte jetzt so ein oder zwei Bahnstreiks in den letzten 2, 3 Jahren, wo es auch mal wirklich über mehrere Tage ging. Aber selbst da hatte ich keinerlei wirkliche Einschränkungen. No. Da muss ich sagen, Klingt sehr toi, gut. toi, toi. Ja, die einzigen oder Leute, die definitiv eine Einschränkung haben, wie ich auch auf Bild Online gelesen habe, sind Top-Banker in Madrid. Weil die Spanier streiken ja auch wie die Italiener relativ häufig. Und wer in Spanien gerade auch streikt, sind die Edelprostituierten. Ja, und die bestreiken die Top-Banker. Ja, weil sie sagen, hey, zeigt mal ein bisschen mehr Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Ja, und gibt mal ein bisschen so höhere Darlehen für finanziell bedürftige Mitbürger. Auf welche Ja. Kategorie auf dieser Seite muss ich denn klicken, um solche Top-Meldungen zu finden? Das wird Ich ja glaube, nicht Politik sein. ich war bei Unterhaltung, glaube ich, oder Lifestyle oder keine Ahnung, oder Geld. Nee, ich glaube, es war sogar bei Geld, ja. Aber ich finde Das. die Idee gar nicht so schlecht, ja. Ich fand es so lustig, dass irgendwelche Top-Banker dann versucht haben, sich als Architekten oder Ingenieure auszugeben, damit sie weiterhin bedient werden. Aber die kannten natürlich ihre Pappenheimer und haben gesagt, nee, ja, ich kenne dich, heute kein hier. Ja, Ne? wenn du einmal auf so einer Versicherungsparty warst, ne, dann hast du Ja. das Gesicht gezeigt. Ja. Und da sagt Hure Anna MG vollkommen zu Recht, sehr selbstbewusst, wir haben jetzt seit 3 Tagen gestreikt und denken nicht, dass viele noch lange widerstehen können. Das heißt, sie werden wahrscheinlich sehr schnell ihre Forderung durchsetzen können. Das Ja, kann natürlich so ein Sirske in Deutschland nicht so, hey, wenn es nicht klappt, kein Sex. da baut sich halt nicht nur metaphorisch gesehen ein gewisser Druck auf, ne? Das ist richtig. Nee, nicht schlecht, ja, gut. Und ich sehe hier gerade die nächste passende Meldung dazu wäre dann US-Porno parodiert die Schlümpfe. Da kommt jetzt wohl Ja. der offizielle Schlumpfporno raus. In 3D sogar. Ja, da gibt es eine ganze Menge Zeug. Es gibt auch ein Pirates of the Caribbean Porno. Ja, aber da hast und du ja mehr die oder haben ja weniger. Ja. Da hast du ja noch normale Leute in Piratenkostümen, aber ey, so ein Schlumpf, so hier Schlaubi und Schlumpfine? Ich weiß nicht. Ja, gut, man muss die Leute ja nur blau anziehen, Mützchen auf und noch ein Mützchen auf und los. Ja. Also, ja gut, ich meine, wer drauf steht, warum nicht? Lustig ist das schon. Ich glaube, das wird so ein Videorenner dann, wenn sich alle Leute das ausleihen. Meinst du, da könnte sich das ein oder andere YouTube-Ding irgendwie, obwohl, das hat man. Nee, auf YouTube zeigen sie das ja nicht. Ja, nee, aber du kannst ja die zwischendurch Handlungsszenen irgendwie. Ich glaube, die werden auch potenziell zur Verarsche haben. Aber wenn du jetzt Schlumpfporno mit, also okay, ist jetzt schon wieder so politisch inkorrekt, also Schlumpf-Kinderporno machen würdest, klappt ja dieser Nacktscanner nicht mehr. Weil blau, meinst du? Weil die ja blau sind. Der scannt ja nur nach Hauttönen. Tom, du darfst es hier nicht in der Öffentlichkeit erzählen. Wir müssen diese Ideen alle gewinnbringend an den Mahn bringen. Achso, an den Mahn. An den Mahn. An den Mahn, Witzmahn. An den Witzmahn bringen. Tja, aber im Bereich Erotik auf Bild hast du nur 3 Meldungen. Ja, echt? Ich bin jetzt gar nicht mehr drauf. Ja. Erotik, wo ist denn da Erotik? Wo muss ich denn da draufklicken? Auch irgendwo unter Unterhaltung ganz unten. Der Sport. Und unter Sport. Da, Erotik. Ah. 50 skurrile Fakten. Schlumpf vorne, da sind sie. Ja, sehr schön. Ja, Mensch. Also, red du mal weiter. Ich gucke jetzt mal, warum Astrid eine Frau mit Stil ist. Ich weiß weder, wer Astrid ist, noch was eine Frau mit Stil ist. Ich kenne Stil, mit Stil, nicht mit Stiel. Eis am Stiel. Weißt du denn, wie man richtig mit der weiblichen Brust umgeht? Unser Streaming-Dienstleister heißt Möb Möb. Und, Okay, das, ja, ne? richtig. Das passt ja schon mal. Ja. Ja? Ja. Rechts Möb, links Möb. Was? Du kannst. Ja. Ja, was heißt denn umgehen? Da müssen wir erstmal Fakten schaffen. Wenn ich jetzt irgendwie ein Säugling bin, dann gehe ich ja da ganz anders mit um, als wenn ich spanischer Banker, der auf Edelprostituierte im Entzug ist. Ja. Ne? Sind ja unterschiedliche Herangehensweisen im Umgange. Ja. Ja? Weiter? Was meinst du denn mit Umgange? Ja, weiß nicht, lass dir mal was einfallen. Ich weiß nicht, du liest hier Bildartikel im Hintergrund. Das ist, Das ist ehrlich gesagt total uninteressant. ja, ne, Irgendwie, das ist, das kann man auch bei einem Podcast so nicht lesen, so, weil das ist viel zu viel Text. ja. Da kommen jetzt hier irgendwie so. Komm, dann machen wir mit so Klassiker-Themen weiter wie, du Tom, am Wochenende hatten wir ja Zeitumstellung. Wir haben, glaube ich, vor 6 Monaten das letzte Mal darüber geredet. Wie ist denn deine Meinung inzwischen? Ja, doof, weil Stunden geklaut. Ja, Ja. ne? Ich finde es schön, dass es jetzt abends etwas länger hell ist, dass ich neulich noch auf dem Balkon sitzen konnte, als ich nach Hause kam und noch 15 Minuten Sonne mitbekam. Doch auch dies ist ja nur eine Frage der Zeit, bis das alles wieder rückwärts geht. Auch ich konnte die Stunde mehr Helligkeit in der Abendzeit aktiv dazu nutzen, um meinen Hubschrauber zu schrotten. Schön, also nicht schön. Also ja, ich habe es gelesen, also Ja, gekriegt. aber nee, ich habe mir überlegt, dass dieses Mal ging es nicht, aber wir könnten das ja ich weiß nicht, ob wir es das letzte Mal schon hatten, aber wir sollten das einfach bei der nächsten Zeitumstellung so machen, dass wir den Podcast in dieser angehaltenen Stunde produzieren. Also genau in der Zeit, wo die Uhr zurückgestellt wird, in der nicht erfassten Zeit. Oder in der Okay. doppelten Stunde. Was meinst du, was dann passiert? Ich weiß nicht, was dann passiert. Bei der Bahn ist es so, dass die Züge einfach eine Stunde stehen bleiben. Das habe ich in Fulda, habe ich eine Zeit lang in der Nähe vom Bahnhof gelebt und da ist mir das halt irgendwann mal aufgefallen, dass genau in dieser Nacht, wo die Uhr eine Stunde zurückgestellt wird und du diese Stunde von 2 bis um 3 doppelt hast, da halt um 3 Uhr nachts irgendwelche Züge, Nachtzüge und Güterzüge im Bahnhof einfahren und dann warten und wenn es dann eine Stunde später nochmal 3 Uhr ist, fahren die wieder weiter. So, das ist mir ganz ersichtlich. Wie haben die das jetzt gemacht, wenn das vorgestellt wird? Da kannst du ja nicht mal sagen, hier, Stunde später, ihr seid jetzt auf einmal da. Das ist richtig. Das ist so eins der Mysterien dieser Zeitumstellung. Vielleicht sollten wir mal live bei der Bahn anrufen und fragen. Nee, es gibt hier schon so Parallel-Podcasts, die irgendwie so Prank-Calls machen. Das ist ja Das kein finde ich. Prank-Call, das ist ja eine ganz normale Frage. Meinst du, die holen wir jetzt hier offiziell im Skype? Ich habe kein Guthaben auf dem Account, sonst können wir keinen dazu holen. Ich habe, glaube ich, noch Guthaben. Ja, aber da müssen wir noch so einen professionellen Einspieler von deren Hotline klauen. So, dieses Gespräch kann zu Qualitätszwecken mit aufgezeichnet werden. Bitte sagen Sie nein, wenn Sie das nicht möchten. Das ist doch egal. Ich meine, du wirst ja sowieso aufgezeichnet. Ich glaube, das ist kein Problem, dass man die einfach anruft und das hier gleich mitstreamt. Das machen sie im Radio doch ständig sowas. Oder hast du rechtliche Bedenken? Nö, ist ja meine Webseite, nicht deine. Ich habe hier keinerlei rechtliche Bedenken mehr. Hol den Wir sagen Bahntyp einfach, das dazu. ist Hallo, wir sind von Möb Möb. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, können wir Nee. durchaus tun, ne? Ja, da müssen wir uns aber mal vorbereiten. Okay. Einfach so spontan jetzt, dem bin ich nicht gewachsen. Na gut, dann scrolle ich noch ein bisschen durch die Erotik-Sektion von Welt Online. Lena Nitro tanzt in Ballermann-Video. Nee. Nee. Ach, Bild ist scheiße. Ja, Mensch, das waren eigentlich auch schon meine Bild-Highlights. Was ich total cool finde, ist wieder so ein kleines Nerd-Thema. Es gibt so eine kleine Software, ich mache es auch ganz kurz, die heißt Flux. Und die stellt abends, wenn es dunkel ist, deinen Monitor auf so leicht gelblichen Ton. Das sieht dann so leicht retro aus, alles. Weil die festgestellt haben, dass wenn du auf deinen normalen LCD auf so diese Flachbildmonitore guckst, die alle sehr hell sind, dass wenn du viel lange arbeitest oder lange dran sitzt abends, dass dich das nervös macht, weil diese Blautöne, diese hellen, die nerven wohl irgendwie. Und die haben festgestellt, dass irgendwie, dass du besser schläfst, wenn die einen anderen Ton haben. Und dann diese Software läuft im Hintergrund und stellt automatisch ab einer gewissen Uhrzeit, je nach Jahreszeit, deinen Monitor auf so einen Gelbton um. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn du nicht irgendwas machst, wo Farben super wichtig sind, also ganz normal zum Surfen oder Arbeiten oder so, ist es top. Es ist viel angenehmer abends zum Gucken, weil es passt sich so dem Umgebungslicht an. Und ich bin wirklich abends irgendwie, also weiß nicht, es fühlt sich anders an, weil ich sitze ja in der Regel relativ lang vorm Rechner und es fühlt sich wirklich anders an. Es macht echt Spaß, es ist cool. Kann ich nur empfehlen. Ja, F.lux heißt das Ding. das gab es früher, glaube ich, mal irgendwie nur für den Mac. Deswegen habe ich das am PC, bin ich nie dazu gekommen, das zu benutzen. Aber das werde ich mir auch mal angucken, weil da habe ich schon einiges Gutes von gehört. Obwohl, Entschuldigung, warte mal, erstmal aufstoßen. Obwohl, ja, nee, ich komme mit diesem kalten Licht eher klar. Wir haben hier so eine Lichterkette, die irgendwie mit LED-Lichtern und so weißen Kugeln außenrum, die hängen wir im Winter immer auf, wenn so Weihnachtsdeko irgendwie ansteht. Und die macht so ein richtig schönes, kühles Licht. Und wenn ich das hier, weiß nicht, bis tief in die Nacht leuchten habe, dann hast du die ganze Zeit so eine, ja, so ein Licht im Zimmer, was so ungefähr ist, wie wenn es jetzt gerade draußen ein bisschen dämmert. Und da kannst du halt, ja, sitzt halt irgendwie bis nachts um 2 da und denkst, oh ja, hier, 7:30 wird es gerade mal dunkel. Aber ich bin da, glaube ich, geprägt, weil ich irgendwie als Kind Neonlampen oder Leuchtstoffröhren im Kinderzimmer hatte. Schon in deinem Laufställchen da. Hattest du nachts immer diese Dinger, die auf dich runter scheinten, schienen, schonen. Ich muss mal überlegen, ob ich. Oh, 1-0 für die Bayern. Sorry, ich wollte es nicht sagen, aber. No, hier, Tor, super. Auf Bild Online gibt es so eine Pornostar-Seite, da heißt eine. Wie? Die heißt. Aische Pervers. Ehrlich, das sind Vor- und Nachname von. Die heißt Vorname Aische, Nachname Pervers. Ja, wie würdest du dich denn nennen? Mein Pornostar-Name? Ja, da gab es doch mal so Generatoren im Internet, oder? Oh, keine Ahnung. Ja, wenn du dir einen aussuchen kannst. Boah, keine Ahnung. Jetzt siehst du mal, wie es mir immer geht, wenn du mich hier mit solchen Fragen konfrontierst. Boah. Thomas Kanone. Hat was. Ja, und deiner? Spritzmann. Ja, oder ja, das kannst du halt nicht toppen, stimmt. Ja, Pornostars. Sag mal einen Buchstabe, Christian. Ja, hier T. T. Ja. Twitter? Nee. Hä? Ach, das sind jetzt gar nicht Buchstaben für Pornostars. Damn Nee, das ist it. Ich einfach die dachte ganz schon. normale Google-Suche. Ja. Ach, Mensch. Tja, nee. Ja, Mensch, was gibt's Neues? Ich habe Spotify ausprobiert. Spotify ist so ein Musikding, Genau. oder? Da ist am Anfang irgendwie free und danach brauchst du einen Pro-Account oder sowas und bist im Streaming begrenzt, hast aber irgendwie so die Napster-mäßige Bibliothek. Ja, so Oder war das ähnlich. ne? Ja, du hast so ein, also ich habe so einen 30-Tage-Test-Account, der ist quasi Premium, kostet normalerweise, ich glaube, 9,95 € im Monat. kann streamen, wie ich lustig bin, aus 16 Millionen Songs und kann es auch offline ziehen, das Zeug. Und ich habe ja im Moment, also ich bezahle 10 Euro im Monat für eine Napster-Flatrate. Was jetzt? Ich lache gerade über den Namen im Chat hier vom Gesichtskirmes. Der Pornoname war Regina Koklauf. Auch schön. Ja, wir haben den Generator wieder gefunden. Pornoleise. Der Pornoleiser. Okay, wie funktioniert das Vorname und Nachname? Machen wir das doch mal. Und los. Piet Immerhart. Und ich bin der Dickstech. Wie? Der Dickstech. Dickstech? Das ist doch random, oder? Ich weiß nicht, ich probiere es jetzt nicht nochmal aus, aber das ist auf jeden Fall genau das Ding, was früher benutzt wurde, weil unten hast du auch noch den Mafia-Name-Generator. Das Ding werde ich später auch nochmal irgendwie verlinken, der war cool. Mafia-Name-Generator. Also mein Mafia-Name wäre Vincent Massino. Na gut, okay. Nee, Mafia ist nicht so meins. Ich wäre Yakuza, Kim Jong-il oder so, keine Ahnung. Nee, Spotify ist das einzige Musikding, was da gerade so, ja, irgendwie neu am Durchbrechen ist, weil ich glaube, da gab es da irgendwie zwei, oder? Oder, ich weiß. Nee, eins wurde schon wieder zugemacht. Das Ja, war, ich meine, glaube es ich, gibt so Napster, blau. das wurde jetzt gekauft von hier, wie heißen die? Dammit. Egal, von so einem englischen Anbieter. Und die habe ich jetzt noch nicht ausprobiert in der neuen Version. Wie gesagt, ich bezahle ja 10 Euro im Monat für. Und war da eigentlich ganz zufrieden mit, vor allem, du hast das, kannst es euch halt runterladen und kannst es dann mit so einem, was darf ich jetzt gar nicht sagen. Also du kannst es dann durchaus, wenn man wollen würde, in MP3 umwandeln, was ich natürlich nicht tue. Nein, für Ja. Sicherungskopiezwecke könnte man das. Warum? Du kannst es ja immer wieder hören und runterladen. Also es gibt keinen, macht man nicht. Ja, Ja, sowas macht man nicht. Bäh, Sicherung bäh, sowas für macht man. die anderen, so Genau. um die Spotifys, um denen ein bisschen Genau. zu helfen, Aber wenn du denen. könntest auch 15 Euro bezahlen und dann kannst du es auch mobil benutzen, dann kannst du es rumkopieren. Aber ich bezahle halt nur 10 und kann sowas dann halt nicht. Ja, so. Und 10 Euro würdest du auch bezahlen für dieses Spotify-Dingens. Und die haben halt ein paar mehr Songs, glaube ich. Ob das jetzt immer noch so ist mit diesem neuen Anbieter, der die dann gekauft hat, weiß ich nicht. Aber ich finde die Software von Spotify extrem gut. Die ist schnell, hat so ein bisschen so iTunes-Touch. Und obwohl ich iTunes nie benutzt habe, ich habe es mal gesehen, aber ich fand es immer blöd, weil es immer so langsam und träge und doof war. Und weil es halt Apple ist und ich hatte nie ein Apple und so. Punkt. Ja, und ich finde die Software schnell, gut. Die hat Apps drin, die echt nett sind. Man kann selber Apps für programmieren, also ist relativ offen. Und wenn du da irgendwie was runterlädst, es geht ratzfatz, geht super schnell, der fängt sofort an zu streamen. Du kannst dann irgendwie Sachen für offline markieren, wenn du es auf deinem Desktop als offline für offline markierst. Und Du es ist bist dann. übrigens vom gleichen japanischen Getränkehersteller, der uns hier den ganzen Podcast finanziert. Genau, richtig. Ja. Ja. Und dann drückst du irgendwie auf offline und dann. Wenn ich mein Handy auf WLAN habe, dann plöpp synchronisiert er das sofort und morgens früh, wenn ich dann irgendwie zur Arbeit fahre, dann kann ich dann auf meinem Handy die Musik hören, die ich da gestern Abend noch schnell irgendwie kurz vorm Schlafen gehen auf Offline markiert habe. Das finde ich super. Also, klar, die haben natürlich nicht alle Songs, weil die nicht irgendwie Ja, mit allen halt Deals irgendwie haben, ne? genau, richtig. Und das, aber trotzdem, also ich finde es extrem gut. Alles, was ich haben wollte, hatten die bisher und der Gesichtskirmes, der will ja irgendwie Kool Savas hören. Ich glaube, das ist wirklich eine Frau, die Gibt es denn überhaupt noch Gesichtskirmes. Kool Savas? Weiß ich nicht. Diese ganzen abgefuckten deutschen Hip-Hopper, die mal irgendwie mal so ein Album hatten, was jeder gehört hat und jetzt nur noch so vor sich hin dröseln. Mensch. Da lege ich nochmal dem geneigten Hörer die YouTube-Video-Empfehlung Miss Doggy Style. Einfach, ich schicke dir den Link danach nochmal. Ja, einfach mal. Nee, ja, mein Musikkonsum ist halt so niedrig, dass für mich selbst 1 Euro im Monat zu teuer wäre, weil ich komme auf, weiß nicht, eine halbe Stunde Musik in der Woche. Und das ist dann meist irgendwie Internetradio. Ja. Okay. Nee, also dafür hörst du eine Menge Podcasts. Das Also das, stimmt. was du in Podcasts steckst, das mache ich halt irgendwie in Musik und insofern. Ja, Ich muss ich ja hab, auch. aber da habe ich vom Prinzip eigentlich das Gleiche. Da war ich früher auch so unterwegs, dass ich so einen MP3-Player, iPod-Klon irgendwie hatte und immer am Rechner irgendwie saß und mir das Zeug zusammenholen musste und dann irgendwie einen großen Sync starten. Jetzt mit den Mobildingern hast du es halt auch in so einer App, wo du einfach sagen kannst, hier klick, klick, abonniere und wenn's rauskommt, ist es da. Ja, das Also, stimmt schon. das ist Ich dann halt hatte. mit einem großen Musikarchiv schon wieder ja, schön oder du hast halt gewisse Vorteile. Ich hätte jetzt nochmal irgendwie diese mobilen Datentarife als Flaschenhals in Betracht gezogen, aber wenn du sagst halt einfach hier Sync über WLAN und dann hast du es auf dem Ding drauf, Genau. dann ist es eigentlich auch okay. Das ist okay. Also, das ist ja auch gerade das Problem. Diese ganzen Dienste, die da kommen, die sind ja alles saucoole Dienste, ob du jetzt YouTube hast oder sowas. Im Endeffekt beschränkt dich immer die Bandbreite und weiß nicht, dieses Gigabyte, was man typischerweise hat, oder auch selbst wenn du 5 GB hast, wenn du viel hörst oder siehst, sind die ratzfatz ja voll. Ja? Und wenn Ja, ich ich habe auf zwischen meinem. Köln und Düsseldorf im Zug fahre, dann habe ich so wenig Empfang, also es bricht ständig ab, ich könnte da nie einen Stream machen. Ich kann ja nicht mal irgendwie Heise lesen oder irgendwie Spiegel online, weil ständig die Verbindung weg ist. Ja? Also wenn es so eine Funktion nicht gäbe mit offline verfügbar machen, da könntest du sowas knicken. Also das ist so merk, also so unterentwickelt, dieses ganze Netz noch. Ja, das war halt einfach irgendwie zu schnell, zu viel, ne? Ich habe eigentlich fast das gleiche Problem, halt auf meiner Pendelstrecke Stunde habe ich auch davon irgendwie effektiv nur eine halbe Stunde Netz und da dümpelt es rum, aber trotzdem schaffe ich in der Zeit halt irgendwie immer so knapp unter den 2 GB im Monat zu bleiben. Okay, ja, aber mehr geht ja auch nicht durch. Ja, mehr geht einfach nicht. Also so YouTube-Videos kannst du halt gucken, wenn du weißt, ah, genau an dem Bahnhof muss ich laden, weil dann tut das mit 7,2 Mbit kurz durchpuffern, ne? Genau. Aber dann brauchst du halt auch wieder so einen kompletten Plan. So am Bahnhof 1 kannst du dir ein 5-Minuten-Video runterladen, weil das schaffst du gerade und dann kannst du bis zum nächsten gucken und dann. Genau, für den Stress. Ja, das ist irgendwie, weiß nicht, da sind die Dienste irgendwie so 3, 4 Jahre weiter als das ganze Netz. Ja. Aber das ist gut. Ich meine, irgendjemand muss ja der Innovationentreiber sein. Was Ja, das auf neulich jeden Fall. gelesen Ich ist. meine, du hattest es ja bei den dicken Internetleitungen am Anfang auch, dass halt irgendwie ja, das einzige Argument, was wirklich gezählt hat, war halt irgendwie Video, ne? Weil was gab's zu DSL-Zeiten sonst, was dick Traffic verursacht hat, außer du Ja. hast jetzt wirklich mal ein Linux-Image runtergeladen oder sowas. Ja. Aber ja, das hast du dann halt ein oder zweimal gemacht. Und wenn Ja, du klar. crazy Developer warst und dir jeden Bild gezogen hast, okay, aber jetzt so der Durchschnittsanwender, der sich das DSL geholt hat, der hat sich das geholt, weil er da über eDonkey irgendwie Scheiß saugen konnte. Genau. Das stimmt. ISOs und so ein Kram. Und ich meine, ist ja auch, du streamst ja heute, kauf dir so eine Telekom Internet TV-Box, dann streamst du in HD. Und da gehen mal eben so viele Megabytes durch die Leitung, ja, für den ganzen Film. Das ist schon, also Gigabytes, Entschuldigung, Megabytes. Ja. Und dann habe ich gelesen, dass die Telekom, oder ich glaube, es war die Telekom, für ihre VDSL-Anschlüsse auch so ein Ratio einführt. Also so ein Cut, dass die sagen, du hast zwar VDSL mit, keine Ahnung, 50 Megabit, nee, Aber nach 50 doch 50 Megabit. Megabyte ist dicht. Ja, irgendwie Aber nach es gibt trotzdem. 300 Gigabyte oder so machen die Schluss. Dann wirst du auf so ein halbes Megabit runtergedrosselt. Ich sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ich hole mir noch nicht 50 Megabit, damit ihr mich nach 300 Gigabyte. Also, sorry, da muss ich mal. Also, ich. Da platzt mir echt die Hutschnur. Oder platzt, ist ja auch egal. Ja? Also, das ist so hinterwäldlerisch. Wo soll die Innovation herkommen, wenn du solche Dinge irgendwie beschränkst? Ja, das ist Flaschenhals, ne? Ja, müssen sie halt mehr Cisco-Router dahinstellen und noch mehr Hardware oder Ich also meine, bitte, allein ja, müssen halt guck dir mal das investieren. Gateway von Google oder vom Google CDN zur Telekom an. Wenn du dich mit einer Telekom-Leitung hinsetzt und guckst dir ein großes YouTube-Video an, dann buffert das um Längen länger, als wenn du irgendwie bei Alice oder sonst wem sitzt, der seine eigenen Gateways betreibt. Okay. Das war früher unerträglich, so vor einem Jahr, bis die das mal irgendwie ein bisschen aufgestockt haben. Jetzt zur Zeit geht's wieder ganz gut. Aber ja, da sind halt auch irgendwelche Peering-Vereinbarungen mit, ich glaube, Level 7 und Kongent und sowas. Und die kriegen es halt irgendwie nicht gebacken, da an die wichtigen Knoten auch mal, ja, dicke, dicke Verteiler halt hinzustellen. Ja, ich weiß auch nicht, ich verstehe das nicht. Ich finde das Die, irgendwie ich merkwürdig glaube, die sowas. wurden einfach überrannt von den Massen von Leuten, die sich jetzt so im Zuge der ja, iPhoneisierung halt irgendwie jetzt für diese ganzen mobilen Dienste halt auch interessieren. Nein, nein, nein, nein, nein, das lasse ich so nicht durchgehen. Ich habe vor, warte mal, ich muss jetzt rechnen, irgendwie vor 5, 6, vor 7 Jahren oder so habe ich angefangen, für 3,5 Jahre bei O2 zu arbeiten. Und habe ich diverse Reden von dem damaligen noch CEO mitgekriegt, der da irgendwie vor den Leuten geredet hat. Und da, als die Smartphones noch, also als, keine Ahnung, als jeder 20. vielleicht so ein Smartphone hatte und BlackBerry galt dann noch als Smartphone, da kamen so die ersten iPhones raus, glaube ich. Oder vielleicht hatten auch schon welche iPhones. Auf jeden Fall war es noch was lange nicht so wie jetzt. Ja. Da hat sich dieser damalige CEO Rudi Gröger noch hingestellt und sagte, demnächst wird sowieso alles per Flatrate abgerechnet, da können wir mit dem ganzen Tarifgedöns nicht mehr so viel Geld machen, dann geht alles über Content. Da müssen wir Content zum Content-Anbieter werden, Portale machen mit Videos, mit Musik, mit Gedöns. Der Mann hat das damals schon gesehen und da kannst du mir nicht erzählen, dass irgendwie die da überrannt wurden, überrascht wurden von der Geschwindigkeit, wie das auf einmal alles ging. Das, wie gesagt, das war vor 6, 7 Jahren. Ja. Also, die haben das schon gesehen, dass das kommt. Aber einfach, keine Ahnung, was da der Gedanke ist oder sowas. Ja, gut, dann führen wir halt so eine Fairflat ein, wo du irgendwie bezahlst, aber nach einem Gigabyte, nach 5 Gigabyte gedrosselt wirst. Was Blödes, ja. Ja, dann mache ich jetzt auch hier Fairflat-Gebührenüberweisung. So, ja, ich mache mal einen Zehner und wenn ihr mehr wollt, dann kriegt ihr das jetzt so in ganz kleinen Happen. Ja, keine Ahnung. Ja. Was ich aber gut finde, habe ich heute gelesen, dass das Euro-Daten-Roaming günstiger wird. Da sind ja seit 2 Jahren ziemlich dabei, das ständig zu regulieren. Und das soll irgendwie bis 2014 soll die SMS vom Ausland nach Deutschland irgendwie höchstens 7,1 Cent kosten. Ich meine, das ist günstiger als innerhalb von Deutschland jetzt. Ja, das ist okay. Wir hatten das ja, wo ich über Weihnachten, Silvester auf den Kanaren war, da hatte ich auch das Tablet dabei und habe mir irgendwie so ein Auslandswochenpaket dazu gebucht. Das hat irgendwie einmal 5 € gekostet und du hattest, ich weiß es nicht. Ja, es waren halt auch nur 50 MB oder sowas, aber die hattest du dann halt mal. Ja. Und 50 MB über Datenroaming haben dich halt früher mal so viel wie so ein Einfamilienhaus gekostet. Ja, auch das regulieren sie jetzt, ne? Irgendwie, dass du bis 2014 pro Megabyte, boah, lass mich lügen, irgendwie 60 Cent bezahlst oder sowas. Ich glaube noch weniger. Also, es geht Ja. irgendwie gestaffelt irgendwie, klar. Ich glaube, es geht sogar bis 30 Cent runter oder so pro Megabyte. Was auch wieder okay ist, wenn man eben E-Mails checken willst oder sowas. Ja, aber genau da musst du halt auch mit ansetzen, um das Ganze irgendwie breiter zu streuen, weil das bringt halt nichts, wenn du zwar hier jetzt, oh, ich habe einen Telekom-Vertrag und ich krieg auch meine Flat, aber du halt, sobald du irgendwelche imaginären Grenzen überschreitest, dann auf einmal wieder Probleme hast, weil du dich in anderen Gebieten befindest von anderen Providern, wo dann irgendwie Wild-West-Regelung gilt. Ja, das ist richtig. Ich finde es auch interessant, ich meine, die EU regelt das. Ja. Da hat sich irgendwann diese Reading, Vivian Reading, eingestellt, die, wie ich finde, einen relativ guten Job macht. Und sagt, nee, ihr seid alle zu teuer, wir fangen jetzt an, das zu regulieren. Ja. Und zack, haben die das reguliert und es wird immer günstiger. Ich meine, da gibt es diesmal keine Bürokratie. Ich finde es gut, aber es ist verwunderlich, dass es an der Stelle so gut funktioniert. Die beschließen das, alle haben sich dran zu halten und schon geht das. Also finde ich echt, echt super und ich bin echt erstaunt, wie schnell das geht. Ja, normalerweise hast du da wahrscheinlich das Problem, dass genau die Leute, die sich da die Taschen voll machen, halt auch irgendwie lobbymäßig vielleicht vorgehen oder sonst was. Ja, klar. Vielleicht ist die Telekommunikationsbranche da lobbytechnisch nicht so stark wie jetzt, was weiß ich, irgendwie im Bereich XYZ. Und dadurch die Regulierung halt relativ schnell vonstatten geht, weil die Leute, die beschnitten werden, halt nicht groß rummucken können über irgendwelche Interessenvertreter oder sowas. Die wollen ja jetzt irgendwie so ein, also die Telekom-Anbieter haben sich ja zusammengesetzt und wollen so einen neuen SMS-Standard einführen. Ja, das habe ich auch Ich meine, gelesen. was ist denn das für eine hirnrissige Aktion, ne? Ich meine, Leute, ihr seid schon durch. Es gibt WhatsApp, es gibt Facebook Messenger, es gibt 1000 Messenger. Vergiss doch diese neue SMS-Technik. Warum noch was Proprietäres erfinden, ne? Also was Albernes. Ja, ich bin gerade ein bisschen so mit Jabber und diesem XMPP-Zeug am Rumspielen. Ja. Und ja, das ist halt auch so Open Instant Messaging, also sowas wie ICQ, nur du kannst aber auch locker deinen eigenen Server betreiben und ja, hast halt Funktionen wie Gruppenchat und hier und jeder, der irgendwie eine Google-Mail-Adresse hat und irgendwie mal bei Google Talk oder sonst was war, ist halt auch gleich damit verbunden. So ein GMX-E-Mail-Account hast du auch gleich einen Jabber-Account, den du irgendwie nutzen kannst. Und das finde ich gerade irgendwie sehr cool. Vor allem, weil das sind die ersten, wo du es wirklich mal hinkriegst, das zu synchronisieren, auch über mehrere Geräte. Also du kannst halt den Rechner dran anflanschen und noch das Handy und weiß nicht, das Tablet oder irgendwas anderes. Du kannst den Dingern Prioritäten geben, dass du sagst, wenn eine Nachricht an mich zugestellt wird und das Tablet und der PC ist online, schick's erstmal an den PC und wenn es da nicht angenommen wird, dann schick's an alle anderen weiter. Ja. Und das ist echt richtig cool. Erinnert mich so ein bisschen an diesen Dienst If This, Then That. Genau, wer irgendwie einen Jabber-Account hat und hier zuhört, der kann einfach mal witzmann@witzmann.de reintippeln und mich da hinzufügen. Ja. Ja. Ja, So if this, then that finde Fußball, ich Leute, auch red mal toll. Nee, weiter. Fußball, nee, Fußball nicht. Wir hatten im Büro noch eine ganz, ganz interessante Diskussion. Es geht um dieses Spotify-Thema. Mein Chef meinte, warum soll er sich das holen? Er bezahlt dann jeden Monat 9,99 € und hat eigentlich nichts davon. Wenn er irgendwann auf die Idee kommt, sich da abzumelden, hat er die ganze Zeit bezahlt und die Musik ist weg. Das ist ein Argument. Ja, also du könntest auch in den Laden rennen und könntest halt ein Album kaufen, aber dann entscheidest du dich, du kaufst keine Alben mehr, aber du hast sie immer noch. Du hast de facto was in der Hand. Ich meine, ich persönlich lasse das jetzt mal nicht gelten, weil du liest auch ein Auto, du wohnst in einer Mietwohnung. Wenn du ausziehst, ist das Geld auch fort. Im Endeffekt erwirbst du ja nur die Nutzungsrechte. Ja, wobei ein Buch halt mehr ein Einmalartikel ist als irgendwie eine CD, ne? Oder eine Wohnung, also. Leasen im Sinn von Autos leasen. Sorry, war vielleicht nicht klar genug. Also Ach du so. bezahlst 400 € im Monat für ein Auto, je nachdem, was es für eins ist, gibst es nach 2 Jahren ab, hast 400 € bezahlt und das Auto ist auch weg. Also du hast ja dann kein eigenes Auto. Ja. Miete genauso und im Endeffekt, warum solltest du, also wenn du jetzt nicht komplett beschließt, aufzuhören, Musik zu hören, dann kannst du ja weiter bezahlen. Du kannst ja für 10 € so viel hören, wie du willst. Obwohl ich dann, muss ich sagen, den Dienst noch viel zu günstig finde. Also irgendwie muss ich Ja, das so ja im rechtfertigen. Vergleich zum Albenpreis ist es schon irgendwie günstig. Das andere Ding ist halt, dass du dadurch mehr oder weniger ge gezwungen bist, jeden Monat ein Album zu investieren. Und da kommt es halt drauf an, ob sich das für dich rechnet, ne? Wenn man jetzt halt irgendwie crazy Musik-Nerd ist wie du mit Valve-Magazinen und, Elf. ne? Scheiße, ich habe extra nachgedacht. Also, Spricht nicht für wenn du dich. hier crazy Typ bist mit dem Musikmagazin, ne, Ja. dann ja, hast du die Rechnung halt wahrscheinlich eher im grünen Bereich wie jetzt jemand wie ich, der sich über Jahre kein Album kauft. Aber da ist halt die Frage, so der durchschnittliche Musiknutzer, wenn es den geben mag, wie, ja, wie viele CDs holt er sich so im Jahr? Ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich meine, das ist genau die Frage. Das ist wahrscheinlich, die wissen es wahrscheinlich und daraus errechnet sich der Preis. Ja, es gibt bestimmt Leute, die bezahlen das und laden sich ein Album oder so. Du hast ja, im Grunde passen ja mehr Alben in diese 9,95 € als die Alben, die jetzt beim Mediamarkt am Saturn stehen. Weil du ja de facto, du hast die Lieferkette, das Ding geht aus dem Studio raus, als Studio-Audio-File wird konvertiert, fatz, ist es bei Spotify. Da ist ja nichts dahinter. Du musst halt noch Serverkosten und sowas bezahlen, aber die ganze Lieferkette fällt ja weg. Diese ganze Overhead-Produktion, Pressung, Cover, Hüllen und so weiter, die fallen alle weg. Vertrieb. Insofern ist, keine Ahnung, was kostet dann so ein Album? Wahrscheinlich kostet dann noch 1,50 oder sowas. Und da passen halt mal eben dann irgendwie 6 Alben da rein, in diesen Preis. Und dann rechnet wahrscheinlich der durchschnittliche Hörer hört sich wahrscheinlich wirklich nur 2 Alben an. Und dann rechnet sich das schon. Ja, ich bin halt insgesamt nicht so der Freund von diesen Abo-Modellen. Ich war ja mal eine Zeit lang relativ stark auf Hörbücher und ja, so Entschuldigung. Audiobooks. Es waren gerade 2 Bälle im Spiel. Das fand ich lustig. Ja, ich war halt mal eine Zeit lang so auf Audiobooks und Hörspiele und sowas. Und da gibt es ja Audible als Anbieter, wo du halt auch irgendwie einen Zehner im Monat bezahlst und kannst dir dafür halt jedes Hörbuch von denen aber nur eins pro Monat runterladen. Ja, das Modell halt, ja, bisschen schäbiger, aber auch da hättest du wieder deinen Schnitt gemacht, weil die Hörbücher ja auch im Vergleich zu Musikalben oder sowas ein bisschen teurer sind und auch längere Spielzeit haben, aber eins im Monat wäre mir wieder zu wenig gewesen. Aber genau da hast du halt auch wieder das Problem so, ja, dann musst du ja ewig lange da angemeldet bleiben, um später deine Files halt irgendwie nochmal weiter nutzen zu können. Und gerade bei Musik finde ich das irgendwie schwierig. Weil vom Ja. Prinzip sagst du, entweder hole ich mir gar keine Musik mehr, die ich hier habe und jederzeit irgendwie anwerfen kann, sondern ich fessel mich halt mein Leben lang an den Dienst. Ansonsten musst du dir halt, wenn du damit aufhörst, die Sachen wieder ranschaffen, ne? Ja, genau. Ich meine, im Endeffekt kannst du ja auch kündigen und kannst sagen, hey, ich gehe jetzt zum nächsten, der aufgemacht hat, weil der hat statt 16 Millionen Songs 20 Millionen Songs, kostet auch 10 € im Monat. Wechselst du halt und machst dort dasselbe Spiel nochmal. Ja, aber dann Ja. nimmst du halt auch deine ganzen Einstellungen oder sonst was nicht mit, wenn du die. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der die Genau, CDs hat, richtig. aber wenn du die CD hast, dann kannst du dir rein theoretisch machst du dir bei deinem Lieblingslied auf der CD mit dem Edding einen Punkt drauf, ne? Und wenn du das bei Spotify über einen Tag-Marker machst, dann kannst du dir dann halt danach nicht zu audiosuperstream.com mitnehmen. Ja, das ist gerade der Punkt, wo ich sagte, eigentlich, da müsste es jetzt einen Standard für geben, dass du sowas kannst. Und ich glaube, das ist auch nur eine Frage der Zeit. Finde ich eigentlich eine ganz interessante Idee. Im Endeffekt, Spotify ist ja sowieso so eng an Facebook gebunden. Die wissen selber in ihrer Datenbank wahrscheinlich, was die Leute mögen und könnten das extrahieren. Jetzt sagst du, ich möchte einfach hier so ein XML-Format haben, wo einfach drinsteht, was ich für Lieder persönlich schon mal gekauft hatte. Und dann gehst du zum nächsten Streaming-Dienst, lädst dir den Krempel gerade wieder runter, wenn es verfügbar ist, und hast dann wieder alles markiert. Und im Endeffekt, Herrgott, sollen sie sich halt wieder an Last.fm, wo du alles markiert hast, oder Facebook anflanschen. Und dann wissen die ja, was du magst und können das automatisch übernehmen. Sehe ich, habe ich überhaupt kein Problem mit. Also ich finde, Ja, aber sowas sollte dann schon geboten ich will halt auch an diese Daten ran. Jetzt gerade mal Last.fm oder sowas, ne? werden. Ja. Ist ja schön und gut, dass sie ein schönes Modell haben, was für mich kostenlos ist, indem ich irgendwelche persönlichen Daten oder ja einfach Daten generiere und denen zur Verfügung stelle. Ich würde sie vielleicht aber auch gerne selber noch nutzen. Ja, also im Und Grunde das. gut, du kommst ja über Umstände ran. Du kannst bei Facebook, kannst du alles, was du magst, kannst du ja abziehen. Die haben ja diesen Open Graph und du kannst da alles, was du jemals angeklickert hast, kannst du da rausziehen. Ja, aber da muss ich erstmal alles irgendwie bei Facebook reinkriegen. Also, ja, der ein oder Kannst du andere ja. Anbieter unterstützt es ja, dir Ja. irgendwie das Zeug rauszupumpen, aber gerade das sollte halt irgendwie mehr werden, wie du sagst. Ja, ist schon richtig. Ist eigentlich. Ah, ich überlege gerade, ist jetzt eine falsche Plattform. Da muss man sich echt mal Gedanken drüber machen. Ist schon ein interessanter Ansatz eigentlich. Also so, ich meine, es gibt bestimmt offene Standards für dich als Profil. Aber das ist im Endeffekt, du hast ja mittlerweile so viele Profile irgendwo und du hast Informationen bei Xing, bei Facebook, vielleicht noch bei Last.fm, bei MySpace, bei irgendwelchen anderen Plattformen. Und jetzt willst du das vielleicht noch, also ich Ich habe meine, mir. klar, es ist gefährlich, zentralisiert dein Profil vorzuhalten, aber ich möchte eigentlich alles auch mal, wie du schon sagst, irgendwann runterladen. Dann gibt es OpenID Ja, ich und habe mir das mit einem WordPress, mit Abermilliarden Plugins irgendwann mal selber zusammengeschustert. ja. Vorher erst nochmal einen schönen Gruß an die Neuhörer, die gerade vom anderen Stream rüberschwappen. Wir sind dann aber auch bald fertig. Ich habe mir sowas irgendwann mal mit so einem WordPress zusammengeklackert. So alles, was per Twitter rausging, wurde dann da zusammengesammelt. Irgendwelche Facebook-Likes, irgendwelche Last.fm-Markierungen. Also der komplette Spam-Stream von überall. Jetzt mit diesem If this, then that. Könnte man da bestimmt so, ja, noch mal ein bisschen mehr machen, aber vom Prinzip war das, was ich mir damals halt gebaut habe, so if this, then post on block. Ohne that halt. Ja, Und gut, es wäre das Dead. ja, genau. Und da ist halt auch schon wirklich, ja, einiges zusammengekommen, was du halt aus offenen oder öffentlich verfügbaren APIs oder sowas halt rausholen konntest. Ja. Aber ja, das ist halt immer noch nicht genug, finde ich. Ja, also wie gesagt, es müsste diesen Standard geben. Also es ist ja extrem einfach, sich aus dieser Open Graph Datenbank von Facebook sich Daten zu holen. Ich habe das neulich auch gemacht. Also wenn sich jetzt irgendjemand bei mir, also bei mir auf die Webseite geht, Valve Magazine, und dann rechts diesen Facebook-Button klickt, dann kommt meine App und fragt, hey, gibst du mir Zugriff auf dein Profil? So diesen Grundzugriff. Wenn du ja sagst, lese ich jetzt, das ist so simpel, deine Likes aus im Bereich Musik, prüfe das gegen die Last.fm-Datenbank, gucke, wann von diesen Künstlern, die du geliked hast bei Facebook, Konzerte stattfinden, und dann poppen da Bildchen auf, eine ganze Reihe, und wenn da Konzerte stattfinden, sage ich dir das jetzt, weil ich weiß, was du magst und weil ich weiß, was für Konzerte kommen. Das habe ich nirgends bei mir in der Datenbank stehen, aber ich kriege es von überall her. Und da du an diese Likes kommst, ist es ja, ich weiß nicht, wie Spotify das macht. Also die müssen das ja auch irgendwo speichern, wenn du irgendwas als Favorite markierst. Du magst dieses Lied, du magst dieses Album, muss es ja irgendwo stehen, weil die sehr eng mit Facebook verbandelt sind. Und wenn du das auch noch rauskriegen würdest, dann könntest du ja anfangen, das rauszuschreiben in irgendein XML. Und wenn dann irgendein Napster oder sonstiger super Audio-Service demnächst anbietet, das zu importieren, dann könntest du es ja wieder importieren. Und zack, bist du auf genau demselben Stand wie vorher. Und das, also auch da müssen wir noch hinkommen, weil Wieder eine ich meine, Geschäftsidee, hä? Wir machen was in Import-Export. genau, Import-Export mal anders. Gehst du dann aufs Gewerbeamt und sagst, ich mache Import-Export, da haben die eine ganz andere Vorstellung von. Ja. Ja, also find ich extrem spannend. Und, also natürlich gibt Facebook ungern die. Nein, das kannst du jetzt auch nicht sagen, weil sie geben die Daten ja im Endeffekt raus. Aber für, ja, das ist schon schwierig. Aber ich finde das alles so wahnsinnig spannend. Ich habe auch nichts dagegen, dass die Leute so viel über mich wissen, weil ich finde es toll, wenn ich so zielgerichtet Werbung bekomme. Ich finde es toll, wenn die mir Musik vorschlagen, die ich nicht kenne, die ich noch nie gehört habe. Sie wissen ja, dass ich noch nie gehört habe, aber sie wissen, dass andere Leute, die es gehört haben, die denselben Kram wie ich gehört habe, das mögen. Also kann ich es auch mögen. Das finde ich doch toll. Warum Ich soll habe ich dir heute. nicht sagen, was ich toll finde? Ich finde diese ganze Panik immer. Das Ja, ist, ich ich habe finde es heute gut. auch Außerdem ist es doch viel nachhaltiger. Die so schicken mir ein. 10 Prospekte, die mich nicht interessieren. Dann schicken sie mir lieber 10, die mich interessieren. Das ist doch auch für die Nachhaltigkeit viel besser. Ja, du musst einfach offensiv mit umgehen. Ich habe heute bei so einem Gewinnspiel mitgemacht, wo du direkt irgendwie bei LFT Flight Training, wo du einen Flug in so einem Full Motion Simulator in Frankfurt am Flughafen gewinnen kannst. Und da hieß es halt, ja, schreib uns eine Mail mit Name und Anschrift und bla an sales at lufthansaflighttraining.com. Da habe ich halt auch, bin ich hingegangen, habe eine Mail geschrieben, so, ja, hier, ich würde da gerne mitmachen und gewinnen, weil Flugsimulator fand ich immer schon ganz cool und ich weiß, es wird eure Wahl nicht beeinflussen. Und ich lasse auch Und ständig Hubschrauber ja, abstürzen. genau. Und am Ende dann noch so, ja, und ihr habt ihr wie fürs Gewinnspiel eingefordert, meine persönlichen Daten und wahrscheinlich werden die eh noch für weitere Marketingzwecke verwendet. Klammer auf, vielleicht hätte dann nicht gleich die Sales-Ad-Adresse als E-Mail-Adresse fürs Gewinnspiel nehmen sollen. Vielleicht lächelt einer und Tja. Ich hatte neulich eine E-Mail bekommen auf meinen Firmenaccount von irgendjemand von der Uni Potsdam. Und da stand drin, hallo, also auch genau der Bereich, in dem ich so tätig bin. Wir wollen eine Umfrage starten im Bereich Business Intelligence, Reporting, ETL und so ein Kram. Bitte machen Sie doch mit, es wäre echt knorke, wenn Sie als Experte hier Ihren Input geben würden. Und habe ich zurückgeschrieben, habe gemeint, darf ich fragen, wo Sie bitte meine E-Mail-Adresse dafür herhaben? und so Bescheid wissen über mich. Und dann hat dann die Dame, die vorher schon die erste E-Mail schrieb, zurückgeantwortet. Und das fand ich echt ein bisschen blind. Ja, für diese Umfrage haben wir die E-Mail-Adressen eingekauft. Da war ich echt für einen Moment schockt und dachte, das sagt die mir jetzt einfach so. Wahrscheinlich muss ich es mir sagen. Da habe ich zurückgeschrieben und gemeint, Entschuldigung, dürfte ich vielleicht auch wissen, von wer meine E-Mail-Adressen verkauft an sie? Ja, da habe ich dann keine Antwort mehr bekommen. Da musst Wahrscheinlich du, da wurde direkt gefeuert. Da gibt es so ein Dokument, so ein T5xF oder irgendwas. Ich gucke mal, ob ich später den Link schicke. Link finde, das kannst du irgendwie, kannst du mal nehmen und kannst denen das hinschicken. Das ist irgendwie so eine, weiß nicht, ich glaube, das ist nicht zwangsmäßig, dass die das ausfüllen müssen, aber du kannst da irgendwie Arbeit generieren. Muss mal gucken, T5xF oder so, aber ich google jetzt nicht. Ich kann mir ja schon denken, wo es herkommt. Ich meine, du bist da irgendwie als Experte in diversen Foren, du bist auch bei irgendwelchen Softwareherstellern registriert, klickst da irgendwas und dann gibst du denen die Einverständnis, dass die in dem Bereich deine E-Mail-Adresse weitergeben für Research-Zwecke oder sowas. Ich weiß, ich kann mir schon denken, wo es herkommt, aber ich meine, ich will schon, wenn die schon sagt, wir kaufen ihre E-Mail-Adressen ein, will ich wissen, woher das kommt, damit ich die Wahl habe, das wieder abzulehnen irgendwo, wo es auch immer herkommt. Dass die mir jetzt nicht mehr antwortet, finde ich ein Unding. Also entweder, wie gesagt, ist sie rausgeflogen oder hat gemerkt, oh Scheiße, hätte ich das mal nicht geschrieben. Also ich war ja, vor allem dann noch über E-Mail, wenn ihr es dir am Telefon gesagt hätte oder so, aber so hast du es natürlich gleich dick mal schriftlich. Da kannst du ja irgendwie mal so den Info oder Contact oder Abuse-Mail-Account von dem Host einfach direkt anschreiben. Ja. Ja. Ja, auf den Link muss ich mal gucken. Also ich fand es, ich will ja keinen Stress machen. Ich will ja irgendwie, es ist ja irgendwie schon auch wieder zweckgebunden, sinngebunden. Ich kann das alles nachvollziehen, aber irgendwie, man möchte ja schon wissen, wo seine Daten so landen. Obwohl das, ich meine, Herrgott, ich meine, wenn ich überlege, wo ich mich überall im Internet schon mal registriert habe, wo meine Daten überall lagern. Überleg doch mal, Christian, wo deine Daten überall lagern, was du vielleicht gar nicht mehr im Auge hast. Die suche ich immer per Google dann. Okay. Ja, also ja, nichts Öffentliches, irgendwelche Foren oder so, sondern einfach so, wo du dich irgendwann mal registriert hast, um mal was zu kaufen, um mal irgendwas zu gucken oder so. Also es ist jeder scheiß neue Dienst, der irgendwie im Internet rauskommt, dann wird sich erst mal registriert. Ja, klar. Das ist schon krass. Irgendwann explodiert das alles mal. Irgendwann wird hier jeder, hacken sich alle gegenseitig und überweisen sich Geld aufs Konto und irgendwann ist alles komplett Chaos. Ja, am Ende dann bitte alle zu mir. Geld meinst du? Ja, genau. Aber du hast doch jetzt schon genug von einem japanischen Getränkehersteller. Das stimmt. Wann überweist du mir eigentlich das hier mein Podcast-Gehalt vom letzten Monat? Das bist du mir noch schuldig. Die Flatter-Zahlungen von dem Schnitt 89 Cent kommen immer so am 10. eines jeden Monats. Ja. Aber das ist ja eh nur schuldig. Du, der da selber drauf drückt und ich, damit wir irgendwie ein besseres Gewissen bekommen. Damit es besser aussieht und damit du quasi andere Leute so anteaserst, so hey, stimmt, da haben schon welche geflattert. Kritische Masse von 2. Ja. Ich glaube, ich habe gar kein Flatter-Guthaben mehr. Ja. Ja. Ah, hier am Sonntag, ne? Am Sonntag, da waren wir hier so ein bisschen in der Ruine unterwegs und auf dem Rückweg haben wir uns überlegt, nehmen wir noch einen Döner mit, wo mein Kleiner und meine Frau irgendwie ein bisschen mit essen können, so Mittagessen-mäßig, ne? Dein Kleiner isst schon Döner? Halt nicht am Stück, sondern vorgekaut. Nee, eben geamselt. Geamselt. ja, genau. Und da habe ich mir überlegt, ja, hier, Döner ist ja mal ends die Sauerei, aber diese ganzen Dönermänner haben ja auch so Döner-Teller mit Pommes und sonst was. Also gehst du jetzt einfach rein und sagst, du willst so einen Döner in Einzelteilen halt auf so einen Döner-Teller, ne? Oder einen Döner-Teller ohne Pommes. Mhm. So. Mit Reis. Naja, einfach nur pur, ohne irgendwas. Und da hat dieser Döner-Typ, bei dem ich da war, angefangen, einen Aufstand zu machen. Das möchte ich ja nicht machen. So ein Döner-Teller, der kostet 6,50 und so ein Döner viel weniger. Und ich meine, dann packen wir halt in dieses Pappschälchen einfach nur so viel rein, wie auf einem normalen Döner auch ist. Nö, das geht gar nicht. Mit sowas fange ich gar nicht erst an. Ich verstehe da, aber da kommt ja demnächst jeder. Machen wir dann die Hälfte vom Döner in die Döner-Tasche, die andere Hälfte in eine Plastikschale zum Mitnehmen und den Döner-Teller packst du mal in Rambo-Döner So ein halbes Brot. Ja, nee, ja, genau, allein schon Rambo-Döner, ne? Was da alles für komische Geschichten in letzter früher gab es so den Döner und einen großen Döner. Wenn du Glück hattest, in meinem Fall gab es noch den vegetarischen Döner. Heute Der hast du den große Döner Rambo. war der Rambo-Döner. Ja, nee, der Rambo-Döner ist irgendwie. Da, also in Gießen oder in Wiesbaden, ich weiß es nicht mehr, da gab es einen Rambo-Döner und der Rambo-Döner war nur Brot und Fleisch. Ohne Salat, ohne Soße. Ohne Soße sogar. Ja, einfach nur Hat bleibt Brot im und Hals Fleisch war der stecken. Rambo-Döner. Krass. Tja. Ja, aber das fand ich dann doch, das hat mich irgendwie noch nachhaltig geprägt, weil normalerweise, ich war jetzt wirklich schon bei dem einen oder anderen Dönermann in meinem Leben und da war wirklich war jeder kackfreundlich und immer Smalltalk und bla und der hat mich wirklich, das war so da so, der hat mir jetzt die komplette Branche irgendwie in ein schlechtes Licht getauscht. Ach nein. Doch, das ist jetzt. Nein. Das war eine Ausnahme. Ja. Ich meine, komm mal nach Köln, geh da mal in ein Brauhaus, da wirst du ständig angeranzt. Da ist das normal, ja. Das muss so, das ist so für die Spannung Nee, ich finde es nicht zwischen. gut. Ich habe gerade gesehen, dass es den auf Google Maps gibt. Schreibe ich nachher noch eine Bewertung. Du weißt, wie das enden kann, ja? Da wurde mal einer entführt von seinem Pizzaverkäufer, weil er die Pizza scheiße bewertet hat. Da müssen wir hier schön im Keller mal schön von dem Pizzamann hier, ne? Ja, werde ich dann Dönermann. aufgespießt und am Schwenkdrehgrill. Genau. Jo. Tja, Mensch. Das Einzige, was ich jetzt noch hätte, wäre, dass Nokia sich ein Patent hat machen lassen auf Vibrationstattoos. Wie bitte? Nokia hat sich ein Patent machen lassen auf irgendwie so ein Tattoo unter der Haut, das irgendwie so irgendwie komisches Metall beinhaltet, das vibriert, wenn auf deinem Handy jemand anruft. Und du kannst dann auch noch, das vibriert dann auch verschiedenartig unter der Haut, je nachdem, wer anruft. Das kannst du dann programmieren. Dann sendet das Handy irgendwie so eine andere Frequenz oder sowas und dann reagiert dieses Metall und wabert unter der Haut. Warum muss ich jetzt an Real Dolls trinken? Das weiß ich jetzt auch nicht. Vibrieren? Nee. Wir machen mal Schluss. Ja. Und in der nächsten Folge lassen wir uns mal so ein Nokia-Vibrationstattoo stechen. Also du. Ja, genau. Und du rufst mich dann an und dann machen Und sie. ich rufe dich an. Du lässt es dir am Sack stechen. Ja, dann schaffen wir Wir doch machen noch jetzt den wirklich Bogen Schluss. zum Real Genau. Doll. Ja. Dann sag Ja, du vielen heute mal Dank an Tschüss. unsere Ich habe zwei schon Hallo Zuhörer im gesagt. Chat. Es sind ja drei, einer ist stumm. Also. Ja, dann, genau, der Tom sagt heute Tschüss. Ich sag gar nichts mehr. Wenn wir noch ein Lied nehmen, Nee. ne? Irgend so ein asoziales. Ja, das mache ich nach dem. Wer auf dem Stream bleibt, hört noch Lied. Wer Pfeil hört, hört kein Lied. Achso. Ja, dann.